Ja. Hier ist Nerdfunk Nummer 53, Ausgabe Nummer 2 vom 30C3. Uwe und Uwe hat sich auch dabei. Und ein mehr. Der Dennis. Ich war doch heute schon mal im Nerdfunk. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann gut sein. Jetzt haben wir schon den dritten dabei, den Dennis. Er hat die längste Anreise von allen gehabt, glaube ich, Dennis, ne? Definitiv. Also ich habe mir, glaube ich, 3 Wochen vorher schon einen Schlachtplan gemacht, wie ich hierher komme. Ich habe mich dann doch für Bus und Bahn entschieden, alles, ne? Weil mir U-Bahn einfach zu gewalttätig da. Ja, also ist so krass, ne? Bin um 10:30 aus dem Haus gegangen und war um 10:45 hier im Haus. So lange Fahrt hast du gehabt? Werde ich auch einreichen. Boah, Wahnsinn. Definitiv. Also da ist es Hammer. Hammer, sag ich. Wieder Netz. Du hast wieder Netz, ja. Wir haben wieder Netz auf dem C30C3. Wir haben unser eigenes GSM-Netz hier, was wir versuchen zu benutzen. Mein iPhone hat es nicht geschafft, ins Netz reinzukommen, wegen Aktivierung. Ich auch Netz mit VPN. Also wer hier hinkommt, wer noch nicht da war, wir haben unser eigenes Telefonnetz hier. Wir haben DECT, wir haben GSM, unsere eigene GSM-Station über OpenBTS. Und wer sein Telefon mitbringt, packt sich eine SIM-Karte rein, für 2 € käuflich zu erwerben hier. Und damit kann man hier kostenlos im GSM-Netz des 30C3s telefonieren. Oh, es gibt wieder Creeper-Cards. Nicht wirklich, ne? In anders, okay. Also, wir haben eine große Runde gemacht. Wir waren in Essen. Also, Essen-Empfehlung haben wir wo? Wie heißt das? Die Ollister? Die Losteria. Die Losteria, genau. Ist in der Nähe hier. Das ist ein Fußweg, wenn man langsam geht. 10 Minuten. Wenn man schnell geht, 9 Minuten. 9 Minuten, genau. Leckere Pizza. Also lohnt sich. Losteria. Essen gehen, Pizza. Einfach aus dem Zentrum rausgehen. Aus dem Kongresszentrum. Immer geradeaus und rechte Seite einfach. Super Pizza. Super Pizza. Hat sich gelohnt, ne? Mit einem lecker Bierskin. Was haben wir bezahlt? Ich habe da irgendwas mit 13 Euro bezahlt. Wir haben ja gar nichts bezahlt. Wir haben ja dafür, dass wir hier Werbung machen. Ach ja, still. Dennis, du sollst das doch nicht hier live sagen. Nee. Hier. Also ist eigentlich unbezahlbar, aber wenn ihr sagt, ihr macht dafür Werbung, dann gibt es normale Preise. Natürlich haben wir kriegt auch Messer und Gabel. Haben wir die Pizza umsonst gekriegt, ja, natürlich. Natürlich. Bei also unserem Essen, Impact. Essen können wir auf jeden Fall. Hier und ein Telefon haben wir manchmal auch nicht. Genau, da gibt es wohl momentan noch 2, 3 Probleme mit den Stationen. Der Bereich deckt Telefonie, also normale Festnetztelefonie ist kein Problem. Wir haben uns dazu entschlossen, ausschließlich Mobilgeräte mitzunehmen und mit dem GSM-Standard zu arbeiten. Dennis hat sich für ein hochtechnologisiertes Gerät entschieden. Ja, das ist das sogenannte Siemens A75 aus dem Jahre 1983. Ich habe es aber verschlüsseln lassen. Bild werdet ihr sicherlich dann im Anhang finden. Also ich bin auf alles vorbereitet. Mich kann keiner abrufen. Na? Also Dennis, hochverschlüsseltes Telefon, mache ich mal gerade mal fotografiert. Ein Bild von. Ja, das spiegelt sich gerade ein bisschen da. Ja, weil das so schön ist. Dass wir ein bisschen Telefon näher daran kriegen. Das spiegelt einfach vor. Das spiegelt sich gerade ein bisschen hier. Und, wir kriegen Creeper-Karten. Wie geil ist das denn? Falls wir Leute doof finden. Oh, und wir bekommen gerade live Creeper-Karten ausgehändigt. Ihr werdet es nicht glauben. Es gibt mit Herzchen. Ich möchte bitte auch ein paar Stück, ja, live in der Sendung zu bekommen hier. Ja, ich bekomme eine gelbe Creeper-Card, eine grüne, 2 grüne, eine rote aber auch noch. Ja, aber danke dir. Das ist mit Herzen. So, wir haben Creeper-Cards bekommen. Ich glaube, die meinen das nicht ernst. Ach, doch, genau. die verteilen wir auf jeden Fall. Da ist ein Penis drauf. Ist das ein Penis oder wie darf ich das verstehen? Ich hab die Dinger nicht gemacht. Das ist Kunst, ne? Das darf jeder für sich interpretieren. Das ist doch ein Phallus-Symbol hier. Ich denke auch. Da werden wir gegen vorgehen. Hier steht Party on und ich lese schon wieder Pussy Riot. Oder ist Comic Sans ist da auch. Die müssen trollen. Anders geht das gar nicht. Danke dir. Herzlichen Dank. Dankeschön. Also, wir haben wieder ein paar Creeper-Cards hier. Naja, gut, die sind ein bisschen. Ich glaube, die meinen das nicht ernst. Nee, der meint es nicht immer ernst, aber trotzdem. Ich verstehe den Sinn nicht, aber... Ich habe den noch nie verstanden von so etwas, aber... Da ist ein Hund drauf. Oh, wie süß. Pussys, nee, Hunde. Aber warum keine Katzen? Das ist ja auch warum keine Katzen? Diskriminierend. Das ist Diskriminierung. Wir haben keine Creeper-Cards mit Katzen drauf. Okay. Ich glaube, wir haben... Wir haben ja nur... Aber wo waren wir stehen geblieben? Genau, Decktelefon, genau. Decktelefon versus GSM-Telefon. Also letztendlich ist beides gegeben. GSM ist allerdings immer noch im Beta-Stadium. Funktioniert manchmal auch nicht. Manchmal nicht, genau. Wenn es funktioniert, funktioniert super. Ihr könnt SMS schicken, könnt euch anrufen lassen, auch von externen. Also wenn ihr Mutti sagen wollt, ruft mich bitte nicht bitte auf meinem normalen Handy an, sondern auf diesem Handy, könnt ihr das sehr gerne machen. Also kann man nur empfehlen, gehört, denke ich, auch so ein bisschen zur Kommunikationskultur, wie man dazu schön sagt. Oh ja, schön wie gesagt, nehmt einfach irgendein altes, liebgewonnenes Telefon, was ihr noch im Schrank habt, ladet es auf und holt euch eine SIM-Karte für, ich glaube, 2 Euro. Und alleine als Souvenir ist das schon großartig. Und nehmt kein iPhone, weil das gibt das, Probleme. Das könnte gerade so ein bisschen buggy sein mit der SIM-Kartenaktivierung bei bestimmten Softwareversionen, bei bestimmten Telefonen. Also bringt ein Decktelefon mit, da könnt ihr kostenlos telefonieren. Intern, nach außen auch. Und wir in den einigen Uwe, hier ist auch Strom. Varianten zuvor besprochen. Riesenvorteil von Telefonie. Jeder Saal hat seinen Audio-Stream auch zusätzlich nochmal über eine Telefonnummer abrufbar. Denke gerade, wenn man in einigen Bereichen sitzt, wo man im Zweifelsfall nicht ganz so gut hören kann, ist das großartig. Also nehmt es mit, falls ihr noch auf dem Weg seid. Wenn ihr schon hier seid und nichts mit habt, versucht euch hier irgendwie auf dem Gelände eins zu organisieren oder geht zum Kistenschieber eures geringsten Misstrauens. Genau, ich denke mal. Und dann läuft das. Und dann holen wir uns, warte, Uwe, genau. Uwe, wir machen hier Creeper-Cards. Die verteilen wir wieder. Kräftig. Ja, sonst erster Eindruck. Also wir sind jetzt hier voll. Ich bin jetzt bereits 5,5 Stunden hier. Ich bin noch nicht voll. Ich habe keinen Alkohol getrunken bisher. Keine psychedelischen Drogen zu mir genommen. Manch anderer wird es anders sehen. Der hat vielleicht sogar schon was getrunken. Uwe, du kriegst gleich die rote Karte, wenn du ein Foto machst. Genau. Ich weiß, wahrscheinlich macht er auch ein Video. Wahrscheinlich macht er ein Video der Uwe wieder, ne? Also, das stellt er dann bei irgendwelchen obszönen Portalen ein, lässt uns alle. Ja, sowieso. Und ob das schön ist. Jetzt muss ich erstmal hier den Schnitt darüber laufen lassen, euch aus. Aber ansonsten, wie sieht der weitere Plan aus? Wir sind einmal drüber gerannt. Ist ziemlich groß, kann man sagen. Man kann sich, wenn man erstmal vielleicht drüber rennt, verlaufen. Und zweiten Mal vielleicht nicht mehr, aber ist schon sehr groß. Ne? Genau, wichtig ist, sucht euch irgendwelche Fixpunkte, die relativ markant sind. Und versucht euch von da immer in Sternenbewegung vorzubereiten. Oder vorzugehen, ich glaube, das macht am meisten Sinn. Weil es echt groß hier. An den Infoterminals sind auch Faltblätter mit Lageplänen, die sind teilweise ein bisschen unübersichtlich. Aber wie gesagt, nehmt euch markante Stellen, guckt, wo ihr dort im Plan seid und das bringt Spaß. Und zur Not, hier laufen 1 bis 2 Personen rum, fragt sie einfach, wo ihr hin wollt und in der Regel werden die euch ohne Probleme helfen können. Genau, nutzt einfach das. Durchfragen. Also genau. Hier. Wir werden heute Abend sicherlich noch den ein oder anderen Vortrag uns live anschauen. Ansonsten haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze über dieses sogenannte Internet. Dieses neuartige Empfangsgerät. Das Neuland. Das Neuland, genau. Wir werden das Internet nutzen. Uns darüber zu informieren, was momentan Phase ist, wie man auf Neudeutsch sagt. Wir haben hier schon 2, 3 alte Klassenkameraden wiedergefunden, der großes Ohe, großes Juhe. Genau, dass man großes O und A, ne, wenn der Baum voller Lametta hängt hier. Früher war aber auch mehr Lametta, das muss man wirklich mal sagen. So ja. Sagen. Und die laufen auf jeden Fall jede Menge Saugbläser hier. Saugbläser? Ja, für bläst der Heinzelmann wo Mutti sonst nur blasen kann. Genau, das war jetzt nicht sexistisch, das ist ein Creeper. Nein, ich krieg keine rote Karte, Creeper, okay. Weil es ist ein Zitat eines Films und das ist deutsches Kulturgut. Und Kulturgut wiederum. Gibt keine Creeper-Karten. Nein. Dafür kann es keine Creeper-Karten geben. Da gibt's das nicht, nein. Nein, es gibt hier Industriesauger. Ja, genau. Ja. Es gibt ganz viel grünes, beziehungsweise gelbes PVC-Rohr, hätte ich beinahe gesagt. So gelbe Schläuche, die durchs ganze Haus durchgehen hier. Genau, das nennt ist sich die Abwasserentsorgung. Ja, nicht ganz. Ich glaube, das ist die Seidenstraße. Und wenn ich das anzapfe, dann komme ich an Porn ran. Ja, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Oder an Waffen. Oder Plutonium. Oder an... Das sollten wir gleich mal ausprobieren. Bohren die gleich mal an. Leiten die mal um hier. Und dann gucken wir mal, wo das Plutonium für uns rauskommt. Nein, Quatsch. Aber die ersten bunten Rohrpost-Dinger mit Lampen sind durchgezogen hier bei uns über dem Tisch eben. Es könnte auch gleich laut werden. Vielleicht startet irgendwann nochmal eine. Genau. Also ich glaube, ich konnte mir dann zu entschuldigen. Ein Video finden, weil ich habe gerade mit jemandem gesprochen, die haben ein Smartphone genommen, die Videofunktion eingeschaltet und haben das reingesteckt. Das Smartphone in eine leere Plastikflasche gesteckt. Hoffentlich kommt das an, wa? Und das haben die dann durch die Seitenstraße geschickt. Das Smartphone ist angekommen, die Flasche aber nicht. Also das Smartphone ist angekommen, aber die Flasche ist leider nicht mehr heile angekommen. Das war ein Zaubertrick wahrscheinlich. Okay, wahrscheinlich. Wir lassen unsere Flasche verschwinden. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Also, ja. Also wir haben ein Rohrpostsystem hier, Seitenstraße. Genau. Interessante Installation. Sieht schäbig aus, aber... Sieht schäbig aus. Was ich wiederum sehr interessant finde, ist, mein Rohrpost ist, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr up-to-date. Also ich kannte das früher noch bei Karstadt. Da gab es dann Kaufbelege, die darüber verschickt worden sind. Ich sag mal nichts. Ich habe einen Kunden, der hat noch positiv im Einsatz. Aber das ist so alte Technik, neu entwickelt und wahrscheinlich, wie ich das hier kenne, betragen die Kosten dieses Rohrpostsystems wahrscheinlich die eines... mir fehlen die Worte, aber wahrscheinlich würden die Leute, die bei sich noch ein Rohrpostsystem verwenden und dann die Kosten mit diesem Rohrpostsystem vergleichen, würden wahrscheinlich weinen. Und wahrscheinlich. Zwar bitterlich. Und weinend rausrennen. Weil das ist wie immer alles gehackt. Also alle Sachen, die es irgendwie gibt, versucht man umzuarbeiten. Siehe Industriesauger zum Fortführen der Bottles und der Nachrichten. Also, sehr, sehr schöne Sache. Ja, also grundsätzlich schöne Installation gesehen hier. Also auch die Chill-Lounge, wo wir eben drin waren, mit dem Wasserwerfer. Ja. Das war eine richtig urige Lounge. Genau, da wo die Musik abgeht. Warm gedjayt. Ja, also wenn die sie warm gespielt haben, glaube ich, kann heute Abend echt die Post aufgehen dann, ne? Ja. Also, ich denke gerade viele Lichtinstallationen, wir sind ja jetzt gerade noch bei mehr oder weniger anfänglichem Schummerlicht Richtung CCH gelaufen. Es sind viele Dinge noch im Aufbau, es wird überall nochmal Hand angelegt. Das ist schon beeindruckend. Ich glaube, dass die gesamten Lichtinstallationen zum Beispiel, die kommen auch erst nachher zum Tragen. Und ich glaube, wir sollten nachher nochmal reingehen oder rausgehen und mit offenem Mund einfach dastehen und sagen, Mensch, da haben wir was. Das ist schon wieder geil geworden. Rausgehen, genau. Rausgehen zu Saturn, Decktelefon kaufen. Ja, wie gesagt, also bisher. Bis? Holzklopfen und so. Momentan ist mein High-End-Telefon. Bitte nicht WhatsAppen. Ich kann nicht WhatsAppen, weil es ist kein WhatsApp. Nicht mit dem drauf. Telefon, nein. Aber ich habe ich hab hier dieses neuartige WAP. Surf and Fun nennt sich das hier bei diesem großartigen Siemens-Endgerät. Das funktioniert, sagst du. Was? Gibt es eigentlich Siemens noch? Da steht jetzt Open Wave 1999 bis 2005. RSA Security. Also, hat was. Hat was auf jeden Fall. Ich bin, wie gesagt, ganz, ganz vorne mit dabei. Du bist immer mit da vorne. Du bist der echte Early Adapter, nennt sich das, ne? Das ist Early Adapter. Doch, muss man schon sagen. Hallo, also. Ich versuche auch das Risiko einzugehen, einfach auch mal mobil im Internet zu sein. Ich will das mal ausprobieren. Sei mal online. Ich will auch mal gegen den Strom schwimmen, weißt du? Ich will auch mal was haben, was andere nicht haben. So. Ich glaube, wir haben keine. Wir schalten also, ab. Für die Freunde, die Freunde unserer gehaltvollen Podcasts sind, wahrscheinlich wird es noch die ein oder andere Folge geben, die ähnlich gehaltvoll sein wird wie heute. Die erste war mindestens genauso gehaltvoll. Mindestens. Die habe ich mir bisher noch nicht angehört. Sei froh, du trägst es nicht. Also GPS-Verbindungsfehler. Wir haben natürlich, mein WAP wurde abgeschaltet, glaube ich. Wir haben natürlich unser volles Halbwissen wieder walten lassen in der ersten Folge. Ja, muss ja manchmal natürlich. Auch. Na? Aber ich denke, wie gesagt, jeder, der es möchte, kann uns gerne zuhören. Der nicht möchte, lässt es halt einfach. Genau. Das wäre so meine Idee. Wir sind ja nur ambitionierte Profi-Amateure. Mit Halbwissen. Kann man so stehen lassen. Gefährlichem. Kann man so stehen lassen. Halbwissen. Kann man schon stehen lassen. Und damit haben wir mal wieder 15 Minuten eure Ohren voll geblubbelt. Uwe hat sein WLAN hinbekommen. Er ist glücklich. Er ist so ein bisschen selig. Also Uwe lächelt. Der Uwe negative. Hat sein VPN. Man hat mich hier gerade gesiezt. Ja, der Uwe, so da würde ich mir jetzt Gedanken machen, Uwe. Ja, habe ich ja. Weil gerade du so alt deshalb spreche, dass er jetzt gerade in das Mikro hier rein. Also der Uwe möchte bitte nicht mehr gesiezt werden. Nein, er möchte immer gesiezt werden. Hat oder immer. Ach, ich verstehe. So Uwe möchte gesiezt werden. Ja. Aber dann bitte auch Mr. Großmogul. Ja. Oder auch mit seinem vollen Namen Doktor, Professor. Großmogul. Professor Doktor. Professor Dr. Uwe muss mal auf eBay gehen, da gibt's Adelstitel. Ja? Könntest du dir jetzt nochmal shoppen, wenn du eh gesiezt wirst, könntest du ja auch ein Graf sein. Ja, genau. Also wenn Graf du Rotz. Dann bitte auch mit vollem Namen. Ja. Wenn schon sie, dann auch richtig mit Stil. Graf Rotz von Rennmahn. In diesem Sinne schalten wir ab mit Pascal, Dennis und Herrn Uwe. Genau. Es wird nicht besser. Ciao, ciao. Ciao.